Ri Su-yong, Mitglied des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des Sitka der Partei der Arbeit Koreas, der als Leiter der PDAK-Delegation an der 18. Internationalen Konferenz der Kommunistischen und der Arbeiterparteien in Vietnam teilnahm, traf sich während der Konferenz mit dem Generalsekretär der KP Kanadas, dem ersten Sekretär des Sitka der KP Weißrusslands, dem Sekretär für internationale Beziehungen des Sitka der KP Südafrikas, dem Generalsekretär der KP Jordaniens, dem Abteilungsleiter für Auswärtige Beziehungen der KP Iraks, dem Generalsekretär der KP Israels, dem internationalen Sekretär der KP Norwegens und dem Mitglied des internationalen Sekretariats der KP des Volkes Spaniens und führte mit ihnen jeweils ein Gespräch.